Hygge, du bist wirklich ein Engel. Aber warum um alles in der Welt hast du sie auch gerettet? Engel haben kein Gedächtnis, Barbarella. Wir blicken nie zurück. Das Dunkel und das Licht, Genuss und Verzicht, verkehrt oder echt, das Unrecht und das Recht. Ein Leben lang wollen wir auf die Reise gehen, bis wir im Spiegelbild den anderen Teil der Wahrheit sehen. Die Engel blicken nie zurück. Sie sehen nicht, doch fühlen klar. Wer liebt, nimmt in Kauf, was zur Liebe gehört.